Eher würden wir uns die Hände blutig arbeiten und würden wir bis zum letzten Atemzug kämpfen, ehe dass wir zuließen, dass der Feind das deutsche Land besetzte und uns seinen Willen aufzwänge. Ehe würden wir jedes Haus zu einer Festung machen, ehe dass die deutsche Nation sich auf so schimpfliche und ehrlose Bedingungen einließe.